1. Moses versammelte ganz Israel und forderte sie auf, Hort, Israel, die Gesetze und Bestimmungen, die ich euch verkünde. Lernt sie sorgfältig und achtet darauf, sie gewissenhaft zu befolgen. 2. Yahweh, unser Gott, hat am Berg Horeb einen Bund mit uns geschlossen. 3. Dieser Bund wird nicht nur mit unseren Vorfahren geschlossen, sondern direkt mit uns, den Hut hier lebenden Menschen. 4. Yahweh sprach persönlich mit euch auf dem Berg, sich bei aus dem Feuer. 5. Ich stand damals zwischen Yahweh und euch, im euch sein Wort zu übermitteln, da euch vor dem Feuer fürchtetet und den Berg nicht bestiegen hat. Dabei sprach, 6. Ich bin Yahweh, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat, wo in Sklaverei gelebt hat. 7. Du sollst kein anderen Gotten neben mir wehren. 8. Du sollst dir kein Gottesbilder anfertigen, kein Darstellung von etwas, das im Himmel, auf der oder im Wasser unter der Oder existiert. 9. Du sollst dich für solchen Bildern nicht niederwerfen und sie nicht anbeten, denn ich, Yahweh, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der dich schuld der Vateren ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln bestraft, wenn sie mich hassen. 10. Doch denen, die mich lieben und mein Gebot befolgen, oise ich nicht über tausend von Generationen hinweg. 11. Du sollst den Namen Yahwehs, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn Yahweh wird niemanden ungestraft lassen, der seinen Namen respektlos verwendet. 12. Halte den Sabbatag heilig, indem du in Beobachtest, wie Yahweh, dein Gott, es dir geboten hat. 13. Sechs Tage lang sollst du arbeiten und all dein Tätigkeiten ausführen. 14. Der Siebentag jedoch ist ein Sabbat für Yahweh, deinen Gott, und diesem Tag sollst du keinerlei Arbeit verrichten, weder du selbst, noch dein Kinder, dein Sklaven, dein V oder der Fremde, der bei dir wohnt, damit auch dein Sklaven wie du zur Ruhe kommen können. 15. Erinnere dich daran, dass du selbst in Ägypten Sklave warst und Yahweh, dein Gott, dich mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm von dort befreit hat. Deshalb hat Yahweh, dein Gott, dir befohlen, den Sabbatag zu halten. 16. Ehre deinen Vater und dein Mutter, wie Yahweh, dein Gott, es dir geboten hat, damit du lange lebst und es dir gegeben dem Land, das Yahweh, dein Gott, dir geben wird. 17. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falschen Aussagen gegen deinen Nächsten machen. 18. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Haus, sein Feld, seinen Sklaven, sein Sklavin, seinen Ochsen, seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehort. 19. Yahweh sprach dies Wort mit lauter Stimme zu ihrer gesamten Versammlung auf dem Berg, inmitten von Feuer, Wolken und Dunkelheit, anschließend schrieb er sie auf zwei Steinen Tafeln und übergab sie mir. 20. Als er die Stimme aus der Dunkelheit hortest, waren der Berg in hellem Feuer stand, kamen ihr Stammesoberhaupter und Ältesten zu mir. 21. Sie sagten, Yahweh, unser Gott, hat an sein Herrlichkeit und Groß gesät, und wir haben sein Stimme aus dem Feuer gehort, hüt haben wir erkannt, das Gott mit Menschen sprechen kann, wann das sie sterben müssen. 22. Warum sollten wir jetzt noch sterben? Wir befürchten, dass dieses gewaltige Feuer uns verzehren wird, wenn wir die Stimme Yahwehs, unseres Gottes, weiterhin hören, wer denn wir sterben. 23. Denn wo gibt es ein sterbliches Wesen, das why wir den lebendigen Gott mit Horbearer Stimme aus dem Feuer sprechen hort und denicum leben blieb. 24. Gehr du nah Herren und Hor, was Yahweh, unser Gott, Sagen Word, Bericht uns dann als, was Yahweh, unser Gott, zu dir spricht, damit wir es Horen und Danak handeln können. 25. Bulls Yahweh your Word warrengeurs gesprachs mit mir hort, sagte zu mir, ich hey vernommen, was dieses Volk zu dir gesagt hat, sie haben recht mit ihre Äußerung. 26. Es wäre wünschenswert, wenn sie dies Einstellung beibehalten würden, mich zu fürchten und mein Gebot zu halten. damit es ihnen unter Ren nach kommen stetsgut geht. 27. Gehr und sage ihnen, kurt zu juren selten zurück. 28. Du aber bleibe hier bei mir, damit ich dir algebot, satsungen und rechte mitteilen kann, die du sie lehren sollst, damit sie dies in dem Land befolgen, das ich ihnen zum Besitz geben word. 29. Achtet daher darauf, als zu befolgen, was Jahweh, eua Gott, u geboten hat, wundervon nach rechts oder links abzuwachen. 30. Get genor den weg, den Jahweh, eua Gott, u gvordschrieben hat, damit leben blät, glücklich seid und lange in dem Land lebt, das in Besitz nehmen werdet. 31. Du aber sollst hier bei mir bleiben, damit ich dir algebot, satsungen und rechte mitteilen kann, die du sie lehren sollst, damit sie dies in dem Land befolgen, das ich ihnen zum Besitz geben word. 32. Achtet daher darauf, als zu befolgen, was Jahweh, eua Gott, u geboten hat, wundervon nach rechts oder links abzuwachen. 33. Get auf dem gesamten Weg, den Jahweh, eua Gott, u gvordschrieben hat, damit lebt, es u gut getunder your tage in dem Land verlangert, das in Besitz nehmen werdet.